es war alles ein Traum. Doch ich weiß, du bist irgendwo da draußen. Und ohne dich fühle ich mich so allein. Sie ist ein bisschen Kaviar, ein bisschen Pizza, ein bisschen LA Ghetto, ein bisschen Nizza, ein bisschen Hipster, ein bisschen Glitzer, Glitzer. Doch scheiß mal auf Shampoos, sie will ein Sixer. Sie ist VIP, doch pennt auf dem Rücksitz. Sie ist nett, aber kennt keine Rücksicht. Wenn du bedrückt bist, macht sie dich glücklich und schenkt dir ein Lächeln, das macht bam und da drückt dich. Gibt dir Stress, ja, dann boxt sie dich raus. Sie hat alles im Griff, ist der Boss hier im Haus. Doch sie weiß nicht, ob sie diesen Rock wirklich braucht. Ist nicht zufrieden, aber trotzdem gekauft, yeah. Und Baby, nein, ich rede nicht von der Musik. Und ich muss sagen, ey, ich bin auch nicht verliebt. Denn das ist mehr, das ist eher sowas wie: Ich bin der glücklichste Mensch dieser Welt, wenn es dich gibt. Doch ich wache auf und du bist nicht hier. Denn es war alles ein Traum, doch ich weiß, du bist irgendwo da draußen. Und ohne dich fühle ich mich so allein. Diese Frau würde ich sofort um die Erde segeln, Pferde stehlen, Sterne zählen. Mit dir will ich mehr erleben. Ich denke an ein Haus mit ein paar Nervensägen. Doch ich bin raus, ich hab denn leider ist ihr Herz vergeben. Denn sie hat einen Freund, wahrscheinlich so einen starken, wunderschön gebräunt, mit breiten Oberarmen, der sie dann, wenn sie heult, in seinen großen Arm nimmt. Nein, ich bin nicht enttäuscht, ich werd Wahnsinn. Und das Verrückte daran ist, ich freu mich für dich. Nein, im Ernst, echt, ich freu mich für dich. Denn ich muss damit leben, dein Freund bin ich nicht. Doch ich hoffe mal, mit 90 bereust du es nicht. Wie lang das weitergeht, ich kann's dir nicht sagen. Doch ich geb mich sicherlich nicht kampflos geschlagen. Also lass mich bitte nicht zu lang darauf warten und fang an, dich zu fragen, denn die Antwort ist klar. Doch ey, ich wache auf und du bist nicht hier. Denn es war alles ein Traum, doch ich weiß, du bist irgendwo da draußen. Und ohne dich fühle ich mich so allein. Cheers.